Erster, ich sagte, hört zu, ihr Anführer von Israel. Ihr müsst wissen, was richtig ist. Zweiter, aber ihr hasst das Gute. Ihr liebt das Böse. Ihr seid sehr grausam zu den Menschen. Dritter, ihr nehmt den Menschen alles weg. Ihr macht sie kaputt wie Fleisch in einem Topf. Vierter, dann werdet ihr zu Gott rufen. Aber er wird euch nicht antworten. Er sieht weg, weil ihr Böses tut. Fünfter, Gott spricht gegen die falschen Propheten. Sie lügen das Volk an. Wenn sie Essen bekommen, versprechen sie Frieden. Wenn sie nichts bekommen, wollen sie Krieg. Sechster, darum wird es für euch dunkel sein. Ihr werdet keine Träume von Gott mehr haben. Die Sonne geht für euch unter. Siebter, die Propheten werden sich schämen. Sie verstecken ihre Gesichter. Gott gibt ihnen keine Antwort mehr. Achter, aber ich habe viel Kraft von Gottes Geist. Ich sage dem Volk Israel die Wahrheit über ihre Fehler. Neunter, hört zu, ihr Anführer von Israel. Ihr hasst das, was richtig ist. Ihr macht alles falsch. Zehnter, ihr baut die Stadt Zion mit Gewalt. Ihr tut Jerusalem Unrecht. Elfter, die Richter wollen Geld für ihre Urteile. Die Priester und Propheten arbeiten nur für Lohn. Sie denken, Gott ist bei uns. Uns passiert nichts Schlimmes. Zwölfter, darum wird Zion wie ein Feld sein. Jerusalem wird ein Haufen Steine sein. Der Berg mit dem Tempel wird ein Wald.